Du warst doch im Schüleraustausch in Deutschland. Was wird dort an der Schule für die Umwelt gemacht? Kannst du darüber etwas berichten? Ach so, ja. Die hatten in der Primarstufe Solarzellen auf dem Dach. Aber da habe ich nicht viel gesehen, weil ich in der Sekundarstufe war. Isabel, welche Erkenntnisse hat dir die Arbeit in der Gruppe persönlich gebracht? Wir haben in der Gruppe gesehen, dass es viele Umweltprobleme gibt und es wird nichts gemacht. Wir haben auch manche Umweltprobleme besprochen. Und ich finde, viele Jugendliche wissen nichts über Umweltprobleme. Ich glaube, dass sie mehr wissen sollten.